Band 3, Kapitel 30 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 3, Kapitel 30. Auf das Tiefste hatte das Erlebte das weiche, reizbare Gemüt Julians erschüttert in seinen edelsten Zügen, aber auch in seinen Schwächen. Es war ihm Bedürfnis, nachdem er sich erst in der Einsamkeit seinem Gefühle hingegeben, viele Tränen hatte er geweint, um die beiden Verlorenen, sich auch einem anderen Herzen auszuschütten. Er ließ Serapio rufen und wandelte, auf seinen Arm gelehnt, denn er war stark erschöpft, in dem Schatten des Platanenhaines, bei seinem Palladium langsam auf und nieder, das eben erlebte und das Bevorstehende durchsprechend. »Ah, und die Mutter«, klagte er, plötzlich haltmachend, »ich habe sie ja all diese Zeit nicht gesehen. Sobald meine Galiläerverfolgung begann, weigerte sie sich, mit Juliana an meinen Hof zu kommen. Sie schrieb mir nur ein paar verzweifelte Briefe, und als diese nicht fruchteten, verstummte sie völlig, ja, sie war mir verschwunden. Erst vor kurzem erfuhr ich, wo sie weilte, in Rom, in Jerusalem und dann bei ihm, wie die Galiläer den Alexandriner anbetend nennen. Und dieser Johannes, Lysias hatte doch recht, als er mich vom Knaben auf vor dem warnte. Er ist ein Heiliger, auf gut Griechisch ein Narr und eine gute Seele. Ja, ich glaube, er würde für mich Scheusal noch immer in den Tod gehen. Aber ein Schleicher ist er doch. Er hilft ganz ruhig der Mutter, den Sohn betrügen. Oder doch ihm zu dessen schlimmstem Feind entlaufen. Aber erwisch ich ihn, sorg ich dafür, dass Frau Irenen dieser stets bereite Stab für ihre Wanderfahrten abgenommen wird für immer da. Und Jovian? Auch er ist nicht ganz mein. Nicht, oh, lass mich's wiederholen, es tut dem wunden Herzen wohl, nicht so wie du, mein Serapio, du bist mir treu. Solang du lebst und solang ich lebe, sprach der andere, den Arm des Wankenden kräftig in die Höhe hebend, aber eins lebt länger als du und ich. Gewiss der Gott, sprach Julian, sich auf ihn stützend und zu dem Hochgewachsenen emporblickend. Du weißt, Julian, ich habe keine Götter. Darum erleb ich solche Wandelungen nicht, wie der wackere Jovian. Aber von Geschlecht zu Geschlecht, von Civilis herab, haben wir's geschworen und gehalten. Nun, was also lebt länger als wir beide? Mein Volk, die Franken, ihm vor allem gehört mein Glaube, meine Treue. Ich verstehe. Nun, nach unserem Vertrag, falle ich, darfst du wieder gegen Rom kämpfen, wenn es dich freuen wird. Ich würde müssen, und es würde mich auch freuen. Aber, o Freund, Perser und Parther haben mehr als einen Pfeil, so sagt man. Einer für dich, einer für mich, löst unseren Vertrag. Erwarten wir das Ende. Zunächst jedoch gilt es, diesen Athanasius bekämpfen. Ich bin gespannt darauf. Verstatte. Aber zürne nicht der Bitte. Ich weiß, du brauchst keinen Kampfeshelfer und du hast mehr Dialektik in deinen Fingerenden als dein ziemlich schweigsamer Freund. Allein solltest du im langen Redekampf ermatten. Du bist stark angegriffen. Verstatte mir den Barbaren, eine kurze Frage zu richten an diesen Größten der Christen. Gern, nach meinem Sieg, denn ich werde nicht ermatten, rief er siegesgewiss, mit leuchtenden Augen. Ich besorge, dieser Heilige lässt sich mit dir auf Dialektik, auf Logik gar nicht ein. Wie kann er, mit seiner seltsamen Logik 1 ist gleich 3. Spotte nicht, leichherzig Griechlein, bist du schon wieder so oben auf? Ja, ich schnelle immer leicht wieder empor, ward die drückende Last abgenommen, dem Zweig der edlen Olive vergleichbar. Danke dir, du Treuer, du hast mir wohlgetan. Leb wohl, ich will nun ruhen. Wenn nur nicht Athanasius, rief Serapio noch dem Enteilenden nach. Aber hier brach der Treue ab. Nein, nicht Julian, vielleicht unnütz, erschrecken, ihn bestürzt machen. Allein geht jener kluge Priester auf jene Geschichte ein, vor allem Volk, dann wird es ihm hart gemacht zu siegen, dem lieben Imperator, der Wortkunst, da hilft ihm keine Rhetorik drüber weg. Was dann? Aber ich fürchte, wir kommen gar nicht so weit im Streit um die Lehre. Nun gehe ich zu dem andern armen Freunde, dem wackern Christen Jovian. Wird er sich freuen, vertrau ich ihm, dass Julian ihn, trotz des bisschen Taufwassers, noch immer so treu innig liebt, so innig, wie ich soeben Julian umgekehrt von dem Magister Militium beteuert habe. Seltsam ist's. Ich laufe emsig zwischen beiden hin und her, dem Eingottgläubigen und dem Vielgöttergläubigen, dem Eichhörnlein Ratawisker vergleichbar, aber nicht Zwietracht, Eintracht stiftend zwischen guten, törigen Männern. Meine Gottlosigkeit muss den Christen und den Heiden versöhnen. Ende von Band 3, Kapitel 30.